WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute, ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich würde ganz gerne mit euch auch unter anderem über den Fall Angelina Jolie sprechen. Und ich stelle dann ganz konkret die Frage an euch, an die Frauen. Könntet ihr euch vorstellen, aus Vorsorge bei einer entsprechenden genetischen Disposition euch die Brüste amputieren zu lassen? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprecht oder vielleicht sogar betroffen seid, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Anna und Anna ist 47. Hallo Anna. Hallo Jürgen. Hallo. Über was reden wir, Anna? Was ist dein Thema? Also ich habe gerade in deiner Ankündigung gehört, dass du unter anderem auch über das Thema Angelina Jolie sprechen möchtest. Ja. Das finde ich auch spannend. Ja. Deswegen hätte ich jetzt nicht angerufen, aber passt ein bisschen auch, sage ich mal, grob in meine Lebenstheorie. Mhm. Ich bin recht schwer an Multiple Sklerose erkrankt. Mhm. Und mein Leben hat sich auch von einem Moment zum anderen verändert durch die Erkrankung. Wie lange bist du erkrankt schon? Seit 2004. Ja, also knapp 10 Jahre. Ja. Ja. Also mit 38 aus dem Leben gerissen sozusagen und seitdem eben alles komplett anders. Und um nochmal auf deine Eingangsmoderation also hinzuweisen, ja, ich würde sofort alles machen, was ginge, um diese Krankheit sozusagen in einem Frühstadium möglichst auszuschließen. Mhm. Ich würde mir auch Körperteile abschneiden lassen, ja. Oder gar zu verhindern, dass sie überhaupt ausbricht. Genau. Ja, wenn man das vorher relativ genau weiß und es gibt ja Fälle, wo man das relativ genau sagen kann, vorhersagen kann. Also kann ich total nachvollziehen, wäre für mich durchaus eine Option. Mhm. Ist für mich im Bezug auf Multiple Sklerose keine Option, aber ich habe auch alles gemacht, was mir die Medizin zur Verfügung gestellt hat, auch alles an Medikamenten, um diesen Status quo lange aufrechtzuerhalten, den ich jetzt noch habe. Wie ist der Status quo im Moment? Wie geht es dir? Also der Status quo ist, dass ich nicht mehr erwerbsfähig bin, dass ich momentan im Rollstuhl unterwegs bin, wenn ich draußen bin im E-Rollstuhl, in der Wohnung ein paar Schritte laufen kann, aber meistens auch im Rollstuhl unterwegs bin. Ja. Und also die Bewegungsfähigkeit ist schon stark eingeschränkt. Ist stark eingeschränkt. Ja. Wie ist die es? Kraft fehlt. Ja. Wie kannst du? Erschöpft. Ja. Wie ist es mit den Händen? Kannst du mit den Händen alles so machen? Momentan ja, ist manchmal wechselhaft. Ja. Und Sehen, wie funktioniert das? Funktioniert noch? Gut. Das ist echt sowas, was bisher funktioniert. Ja. Kommst du so weit noch alleine zurecht? Ich habe Hilfe, aber ich bin auch großteilig am Tag alleine und komme damit auch zurecht. Also ich bin auch durchaus fit, sage ich mal wieder, für meine Verhältnisse. Ich sehe andere, denen es bedeutend schlechter geht, aber die Ängste, das, was Multiple Sklerose auch anrichten kann, sind mir dadurch sehr bewusst so. Mhm. Also ich kenne Leute aus der Zeit der Erkrankung, denen es heute schon sehr viel schlechter geht. Ja. Ich glaube, dass ich im Moment durch die ganzen Therapien auch einen relativ abgeschwächten Verlauf bei mir so wahrnehme. So in Stichworten, was für Therapien hast du gemacht? Also es gibt Medikamente, Chemotherapie, die über 6 Jahre gestreckt wurde. Die wird gemacht, um das Immunsystem zu verändern, dass es sich selbst nicht angreift. Es gibt Chemotherapien, die sich über 6 Jahre erstrecken und das hast du gemacht? Ja. Und ich spritze jetzt auch Medikamente, die im Prinzip dazu auch dienen, das Immunsystem einzudämmen, so dass es sich selbst nicht angreift. Weil das, was passiert bei Multiple Sklerose, ist, dass sich Entzündungsherde im Gehirn bilden. Ja, genau. Nun wissen wir aus von vielen Krebspatienten, dass die Chemotherapien bisweilen sehr, sehr, sehr anstrengend und beschwerlich für die Leute sind. Wie hast denn du das über so viele Jahre dann ausgehalten? Also das wurde vierteljährlich eine Infusion gemacht und die ist nicht so stark wie bei Krebs, weil du willst nicht alles kaputt machen, sondern du willst ja das Immunsystem ein bisschen verrückt machen, sodass es sich selber nicht mehr angreift. Hast du jetzt so alles Mögliche schon getan, was man zurzeit medizinisch tun kann? Ja, meines Wissens nach ja. Also ich bin medikamentös mit allem versorgt, was es heute auf dem Markt für mich möglich gibt, ja. Mhm. Könnte es sein oder wäre es möglich, dass du nochmal so einen Chemotherapiezyklus Also dieses Medikament nicht mehr, aber wenn es anstünde, dass es jetzt eine deutliche Verschlechterung gäbe, würde man unter Umständen auch mit sowas weitermachen, ja. Mhm. Ich würde gerne mal in das Jahr 2004 zurückgehen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du bis 2004 eine normal gesunde Frau warst. Ja. Wie war das? Wie fing diese Erkrankung an? Neulich hast du eine Sendung gemacht über Ängste in der Zukunft. Da hat einer erzählt, auch morgens bin ich wach geworden und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mhm. Und genau so war es bei mir auch. So war es. Morgens wach geworden, ab Bauch abwärts, habe ich im Prinzip meinen Körper nicht mehr gespürt. Und wenn ich ihn nicht gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, dass da noch was ist. Also komplett taub? Taub. Der Unterkörper, der komplette Unterkörper? Ja. Das ist ja eine für uns Gesunde, jetzt für mich, der das nicht hat, eine absolute Horrorvorstellung. Ja. Ich wache morgens auf und ich bin völlig taub unten herum. Was macht man? Was hast du da gemacht in dem Moment? Ja, ich war erschrocken, ich war verwirrt. Ich konnte mich bewegen, komischerweise. Obwohl ich das, was ich gemacht habe, nicht gespürt habe, konnte ich mich bewegen. Ach, das ging? Das ging, ja. Aber natürlich völlig unkoordiniert. So. Mhm. Was schießt einem da durch den Kopf? Ich habe einen Schlaganfall bekommen. Ehrlich gesagt, ist mir irgendwie sowas Simples wie Bandscheibenvorfall oder so in den Kopf gekommen. Mhm. Wobei ich auch dachte... kann es wohl nicht sein, aber ich habe ehrlich gesagt nicht an was Schwerwiegendes in dem Moment gedacht. Bist du sofort in ein Krankenhaus gegangen oder zum Arzt? Ich bin zu Ärzten. Ich habe bei verschiedenen Orthopäden und Neurologen mich von einem zum anderen hin und her bewegt und innerhalb von 4 Wochen stand dann die Diagnose fest. Wie lange hielt denn dieses komplette Taubheitsgefühl unten herum an? Also ich habe hochdosierte Cortisongaben nach 4 Wochen gekriegt. Da hat sich das Gefühl ein bisschen verändert, aber es hat im Prinzip ein bisschen was verändert. Also so ein bisschen mehr Gefühl, aber es ist eher Fehlgefühl. Also ich kann nicht wirklich sagen, ganz genau, wenn ich nicht meine Beine sehe, wo sie sind. Das heißt, das ist bis heute so? Ja oder nein. Also es wechselt manchmal. Es ist, sage ich mal, nicht mehr komplett in einer durchtrennten Mittellinie sozusagen, das hat sich ein bisschen verändert, aber ich glaube auch, dass sich diese Erinnerung auch verändert zu dem, was normal ist. Ja, das glaube ich auch. Ja. Glücklicherweise habe ich auch vergessen, wie sich das anfühlt, wenn man gesund und fit ist und alles kann. Mhm. Und ich messe das heute an dem, was jetzt ist, was für mich normal oder nicht normal ist. Ja, wie sind die Funktionen von Darm und Blase? Nun weitestgehend in Ordnung. Gott sei Dank. Ja. Ich hörte gerade raus, dass du alleine lebst. Habe ich das richtig verstanden? Also ich wohne alleine, aber ich bin in einer Beziehung. Wie lange schon? Seit 4 Jahren. War das für deine Beziehung oder auch für dich schwer, in die Beziehung zu gehen mit dieser Erkrankung? Ich bin vor 4 Jahren ganz per Zufall erobert worden und habe mich erobern lassen. Und es ist ein wunderschönes Leben. Das ist ja toll. Also wenn man in der Hinsicht abgesichert ist oder stabilisiert ist, ist das eine tolle Sache. Ich glaube, ich habe dadurch natürlich und aber auch so mit dem Ganzen, was ich vorher auch so, sage ich mal, psychisch gearbeitet habe für mich, doch wieder durchaus eine Perspektive für mich im Leben gefunden. Das war hart, das war anstrengend, aber es lohnt sich. Soweit ich informiert bin, ist das ja gerade bei MS nach wie vor eine nicht klar zu definierende Komponente, den psychischen Einfluss der Erkrankung. Also ich denke, dass Psyche in jeder grundlegenden Erkrankung eine Rolle spielt, wie gut man damit umgehen kann, auf jeden Fall. Ja. Wie hast du denn deinen Liebsten kennengelernt? Meine Liebste. Deine Liebste. Hey, alles gut. Auf einem Seminar. Ah ja. Die Liebste hat aber keine Erkrankung. Die hat auch eine Krankheit, aber die ist, was so die Grundgeschichte angeht, fitter als ich. Ja. Und das ist ein Glück. Dann das soll jemand ist ein großes sagen. Glück. So, jetzt hast du eine ganze Menge gemacht. Du hast es gerade schon erzählt. Es geht dir den Umständen entsprechend gut. Ganz okay, kann man so sagen. Also für mich in meinem, meinem heutigen Lebensradius, sag ich, geht es mir für mich gesehen heute gut. Ja. Also wenn mich heute ein Arzt fragt, würde ich dem heute sagen, es geht mir gut. Objektiv gesehen, zu jemandem, der gesund ist, geht es mir nicht gut. Verstehe. Das ist eine Frage der Betrachtung. Das ist eine Frage der Betrachtung und ich finde das toll, dass du das so differenzierst. Sonst würde man wahrscheinlich völlig verzweifeln an der Situation. Ich weiß, dass ich noch viel zu verlieren hätte. Genau. Es gibt noch ganz vieles, was geht und was mich sozusagen am Leben hält und wo es für mich auch sehr lohnenswert noch ist zu leben. Und das war jetzt auch wäre meine nächste Frage gewesen. Wie groß ist deine Angst vor der Zukunft? Die ist da, ganz klar. Also die lässt mich dann auch durchaus öfter mal nicht schlafen. Mhm. Die ist groß. Das geht parallel. Ich kann eins und das andere sozusagen nicht immer gleichzeitig in mir spüren, logischerweise. Mhm. Wenn es mir gerade richtig gut geht und ich mache irgendwas ganz Schönes, sehe was ganz Schönes, habe ich keine Angst. Aber ich weiß, was diese Krankheit auch anrichten kann. Mhm. Und ich sehe es bei anderen und ich höre es von anderen. Mhm. Und das ist verdammt beschissen, wo man da auch enden kann. Mhm. Man kann enden als das Schwerstpflegefall. Genau. Und völlig hilflos. Und das ist mir alles sehr bewusst. Und seitdem ich mich damals auch um diese Papiere für diese Sterbeorganisation in der Schweiz gekümmert habe, für den schlimmsten Fall der Fälle, würde ich dann auch diesen Weg wählen, weil es hier eben in Deutschland keinen besseren gibt momentan. Genau. Da bin ich momentan weit von weg, aber ich schlafe ruhiger, seitdem ich das für mich entschieden habe, dass es eine Lösung gibt. Das kann ich gut verstehen und genauso würde ich das auch sehen, dass man, vielleicht nimmst du es nie in Anspruch, genau. Aber es ist sehr beruhigend zu wissen, in dem Notfall kann man das machen. Das heißt, du bist Mitglied bei Dignitas oder Exit? Ich bin noch nicht Mitglied und ich werde, wenn, das hoffentlich dann auch nicht brauchen, aber ich würde das dann tun. Ich würde dann Mitglied werden. Ja. Und würde all diese Schritte einleiten, wenn es dann, sage ich mal, zu so einem Zeitpunkt noch nötig ist, in so einen Weg zu gehen. Kann man eigentlich rein theoretisch mit MS auch sehr alt werden? Ja, leider. Also ich sag leider, weil manchmal habe ich so zu Anfang der Diagnose gedacht, verdammter Mist, jetzt hast du das noch richtig lange an der Hacke. Du bist noch nicht so alt, dass du darauf hoffen kannst, dass die ganze Leidensarie schnell beendet ist. Aber man kann darauf hoffen, dass... Ich kann damit echt alt werden. Ja. Und dass der Zustand, den du jetzt hast, das wollen wir ja hoffen, dass der so lange noch so relativ stabil ist. Das hoffe ich sehr. Und deswegen nehme ich eben, wie gesagt, diese ganzen Nebenwirkungen von Behandlung auf mich. Und das lohnt sich für mich gesehen, weil keiner wird mir sagen können, wie es gewesen wäre, wenn ich diese Behandlung nicht gemacht hätte. Ich kann, seitdem ich das alles so von meinem Gefühl her ausgeschöpft habe, was die Medizin mir heute zur Verfügung steht, besser schlafen. Weil ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten, wenn ich den nächsten Schub hätte, der ganz vieles kaputt gemacht hätte und hätte gewusst, es hätte vielleicht noch was gegeben, was es verhindern kann und ich habe es nicht genutzt. Liebe Anna, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass es weiterhin so einigermaßen gut läuft und wünsche dir viel Glück in deiner Liebe, mit deiner Liebesbeziehung. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns hier kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Mein nächster Anrufer ist auch eine Anruferin, nämlich die Manuela und die ist 57. Oh, die Manuela muss aber den Ton abstellen. Ja, ist schon aus. Manuela, grüß dich. Ja, ich grüße dich, Jürgen. Ja, weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil bei uns wirklich Katastrophe in der Familie ist. Meine Tochter ist verheiratet, hat ein zweijähriges Kind und ein 7 Wochen altes Kind. Und der Mann, also mein Schwiegersohn, hat jetzt festgestellt, dass ihm das alles zu anstrengend ist und ist gegangen. Wie? So von heute auf morgen? Ja. Wie lange ist er jetzt weg? Er ist jetzt 14 Tage weg. Mit der Begründung, es ist ihm zu anstrengend? Ja, es ist ihm zu viel. Wie lange sind die beiden denn zusammen? Die sind 3,5 Jahre. Aber man sagt ja nicht nur, es ist mir zu viel, ja, und tschüss, da muss doch noch mehr. Ich denke mal, das hat sicherlich auch irgendwie was mit unserer Familiengeschichte zu tun, weil also es ist eigentlich seit, also von meiner Urgroßmutter weiß ich es, von meiner Großmutter, meiner Mutter und mir selbst ist das letztendlich auch passiert. Wie, dass die Männer euch früh verlassen haben? Ja, genau. Ach. Der ganzen Frauengeneration, ja. Alle Frauen sind früh verlassen worden. Ja. Wie alt warst du, als dein Mann also, damals dich verlassen hat? Ich habe meinen Vater überhaupt gar nicht kennengelernt. Ja. Und also der ist sozusagen noch vor meiner Geburt verschwunden. Ja, und du selbst, wie alt warst du, als man dich verlassen hat? Mein Mann praktisch. Mein Mann dich verlassen hat, ja. Mhm. Ja, als mein Mann mich verlassen hat, da waren die Kinder, er hat teilweise viel im Ausland gearbeitet und selbst wenn er am Anfang zu Hause war, war er eigentlich nicht da, weil er eigentlich doch dann immer eher weg war. Mhm. Also eigentlich habe ich die Kinder auch alleine großgezogen. Das heißt, die waren. Du warst dann nicht mehr so jung als. Also die waren dann 6. Nee, du, wie alt warst du? Als dein Mann dich verlassen hat. Ach so, okay. Also ich war 33. 33, na gut, das ist auch noch sehr jung an Jahren. Ja. Na gut, das ist jetzt so ein bisschen eine Verschwörungstheorie, da kann man natürlich sagen, Zufall. Es wird ja kein böser Fluch über euch Frauen hängen, dass ihr so früh verlassen werdet in der Familie. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Also ich denke, dass wir wahrscheinlich auch unser Zutun daran haben. Ja. Also vielleicht das... Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf deine Tochter. Hat er das denn noch ein bisschen weiter begründet? Nein, also es ist, er schafft es nicht. Er hat Angst, krank zu werden. Aber was heißt das zu viel? Wegen, weil da jetzt 2 Kinder sind oder wie? Ja. Aber das ist also ja nur sowas Außergewöhnliches ist das ja nun auch nicht, dass eine Familie 2 Kinder hat. Da gibt es ja Millionen von Familien. Ja, das ist ihm alles zu viel und es ist sicherlich auch ein Punkt, die Kinder sind schnell hintereinander gekommen, aber das war auch sehr sein Bestreben. Also er wollte schnell eine Familie haben, weil er eben auch schon etwas älter ist. Und zwischendrin gab es auch noch eine Fehlgeburt. Mhm. Also die haben auch eigentlich ganz viel an Belastungen in den letzten 2 Jahren gehabt. Das erste Kind war ausgesprochen lebhaft, hat viel geschrien im ersten Jahr. Also das ist natürlich auch zu Lasten der Paarbeziehung gegangen. Mhm. Ne? Wo ist er denn jetzt? Der ist zu einem Freund gezogen. Naja, also es gibt keine neue Frau. Nichts Genaues weiß man nicht. Und wie geht es deiner Tochter jetzt in der Situation? Naja, der geht's sehr schlecht. Das also, was heißt schlecht? Sie funktioniert. Mhm. Also, weil das ist das, ich denke mal, das hat sie irgendwo gelernt, dass es irgendwie weitergehen muss und sie wuppt es. Ne? Mhm. Das ist die Frage, wie er sich um seine Kinder kümmern wird und ob er sich kümmern wird. Also. Wie schätzt du ihn ein? Ich weiß nicht, ich habe eigentlich, er war sozusagen bis vor ein paar Wochen mein Lieblingsschwiegersohn sozusagen. Mhm. Und ich kann es nicht einschätzen, weil das hätte ich ihm so nie zugetraut. Das heißt, ihr beide habt auch noch nicht eingehend darüber gesprochen? Doch, ich habe versucht, mit ihm zu sprechen und ich habe versucht, nicht mit Vorwürfen zu kommen, sondern zu versuchen, ihn zu verstehen, was bewegt ihn jetzt zu gehen. Mhm. Und es ist zu viel, es ist vorbei, die Liebe ist weg. Also das waren so die Dinge. Ja, ich glaube ja auch. Nur das war eben, es ist wirklich sehr schnell gekommen. Also das hat sich sicherlich am Ende der Schwangerschaft so für ihn so entwickelt, aber er hat das auch eben mehr oder minder mit sich alleine ausgemacht. Ich glaube ja auch, dass da viele Dinge dann zusammenkommen. Natürlich wird ihn das vielleicht irgendwie sehr gestresst haben und die Belastung war groß, aber dazu kommt sicherlich auch, dass die Liebe sich erschöpft hatte. Sonst nimmt man ja solche Belastungen auch in Kauf und das schweißt ja unter Umständen auch ein Paar zusammen. Aber wenn die Achse nicht stimmt zwischen den beiden, bricht alles auseinander. Ja, Manuel, jetzt musst du deiner Tochter beistehen, mit der Erfahrung der Generationen von Frauen, die dann immer von ihren Männern verlassen wurden. Ja, ja, das Ding ist natürlich, ich meine, ich habe meine beiden Kinder mehr oder weniger alleine großgezogen. Mhm. Und eigentlich wollte ich jetzt mal ein bisschen leben. Ach so, aber jetzt musst du wieder ran. Jetzt muss ich wieder ran, genau. Und das belastet natürlich auch meine eigene Partnerschaft. Ne? Das verstehe. Naja, wer weiß, vielleicht deine Tochter ist noch jung, vielleicht ergeben sich dann, wollen wir mal für sie hoffen, auch neue Dinge in absehbarer Zeit. So schnell wird es nicht gehen. Aber das denke ich auch. Ja. Liebe Manuela, das ist traurig, kommt aber leider Gottes so oft vor. Da muss man sehen, dass man sich mit den Gegebenheiten arrangiert und vor allen Dingen, dass deine Tochter nicht zu sehr in ein Tief abstürzt. Das wäre ja schlimm für alle Beteiligten. Ja, da habe ich ganz große Sorge. Ja, aber du stehst ja an ihrer Seite. Das stimmt. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute von Herzen. Ja, danke. Gerne. Tschüss, Manuela. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Dagmar und Dagmar ist... Ja. Danke. Gerne. Tschüss, Manuela. 35. Guten Morgen, Dagmar. 0800 220. Hallo, Dagmar. Du musst den Fernsehton bitte ganz abdrehen, ja. Ja? Ja. Hallo. Hallo, Dagmar. Ja. Um was geht es bei dir? Ich war gestern schon im Halbschlaf und habe das noch angeschaut, die Sendung, und bin dann ganz aufgewacht, als der Junge erzählte von seiner Mutter. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Mhm. Die verstorben ist und er sie dann für die Organspende freigegeben hat. Ja. Und ich beschäftige mich eben seit einiger Zeit mit Organspende und Transplantationsmedizin. Bist du im engeren Kreis damit konfrontiert worden, im Umfeld? Naja, ich habe meine Mutter letztes Jahr, die hatte einen Schlaganfall, dann die ganze Tour, Heime, Krankenhaus und... Jetzt verstehe ich, habe ich dich nicht verstanden. Ich habe auch nichts gesagt. Also, sie ist dann Ende Juli verstorben. Ich habe sie also richtig in Tod begleitet, war auch die letzten beiden Nächte bei ihr. Mhm. Wie alt war deine Mutter? Die war im 90. 90, ja. Mhm. Aber ist man da noch interessant als Organspender? Auch. Auch? Sie hat keine Organspende, aber das ist eben auch, was viele Leute nicht wissen. Die denken, ach, ich bin zu alt, das haben mir jetzt auch Freunde gesagt, mit denen ich darüber gesprochen habe, ich komme da nicht mehr in Frage. Nee, es gibt jetzt sogar ein Programm, Old for Old Program heißt es, das immer viel auf Englisch in dieser Medizin. Also erzähl erstmal von deiner genau. Mutter weiter. Jedenfalls, da ist mir wirklich plötzlich... was aufgegangen, ein Kronleuchter sozusagen, ein Geistiger. Nämlich, was genau? Naja, da habe ich mich gefragt, so, weil sie war ja die letzte Zeit dann auch nicht mehr bei Bewusstsein. Mhm. Und man ist ja eben beim Hirntod nicht bei Bewusstsein. Mhm. Was heißt das jetzt, wenn man da jemand aufschneidet? Ja? Mhm. Also, frage ich mal vorab, deine Mutter hatte einen Organspendeausweis? Nee. Das war nicht das Thema. Mir ist nur aufgrund der Nähe zum Tod. Ach so, deine Mutter ist dann gar nicht transplantiert. Nein. Ach so, nein, ich verstehe. Ich bin nur durch diese Nähe zum Sterbeprozess. Ich verstehe. Weil ich habe auch jahrzehntelang einfach dieses Hirntod-Ding gar nicht in Frage gestellt. Ja. Und naja, da ist mir plötzlich was, und da habe ich dann angefangen, mich sehr genau damit zu beschäftigen, mich zu informieren. Mhm. Und jetzt bin ich eben immer schockiert, wenn ich dann jemand wie dich höre, der sagt, ach ja, und Organspende ist ja so eine tolle Sache und so. Und habe eben festgestellt. Eine wichtige Sache. Ich halte sie für sehr problematisch. Sag mal, wir haben in Deutschland 12.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Die sterben, wenn die keins bekommen. Ja, da sterben noch viel mehr Leute. Aber das Primäre ist, hast du einen Organspendeausweis? Ja, natürlich. Ja. Und wie tot, glaubst du, bist du, wenn dieser Fall eintreten würde? Also das Kriterium des Gehirntodes ist ja nun das gegebene Kriterium. Und, ja, aber wie tot bist du? Moment, der Gehirntod ist die sicherste Diagnose in der Medizin. Nee. Und der Hirntod ist international völlig widerlegt. Der wird international nicht mehr diskutiert. Nein. Und nur in Deutschland blockt man diese Diskussion aus. Das heißt, sie fangen jetzt an im im Ethikrat jetzt gerade neu zu diskutieren, den Hirntod. Nein, im Ethikrat wird sogar diskutiert im Moment, dass das Herz- und Kreislaufversagen eventuell auch schon als Kriterium für Transplantation. Und das ist ganz schlimm. Das heißt, in Deutschland ist es sogar sehr streng. Und was Gehirntod bedeutet, gehen wir auf die Homepage der Bundesärztekammer, dass wie viel Kriterien erfüllt sein müssen. Das Problem ist ja, dass sich jetzt hier zwei medizinische Laien unterhalten über Gehirntod. Nee, das ist, da muss man gar kein medizinischer Laie sein, sondern da muss man nur bestimmte Informationen sich aneignen. Und zum Beispiel steht im neuen Transplantationsgesetz drin, dass bestimmte Organisationen, alle Leute, die sich ja jetzt für oder gegen Organspende entscheiden sollen, dass die umfassend und ergebnisoffen über das ganze Thema informiert werden sollen. Ja. Heißt für mich, dass man sowohl das Für als auch das Wider erfährt. Und es gibt zum Beispiel Hirntote, die inzwischen wieder ganz munter rumsausen. Fälle. Nein, aber die nicht die Diagnose, wie die Bundesärztekammer sie definiert, hinter sich haben. Die Leute werden nie wieder auf die Beine kommen. Doch, es gibt welche. Aber es ist wirklich so, dass beim Hirntod sind 3% des Organismus tot und 97% sind nicht tot. Und das heißt, du bist in einem Sterbeprozess. Also das heißt, und ich finde, wenn man hat 1968 hat eine Ad-hoc-Kommission der Harvard School of diese Hirntod Definition festgelegt. Das waren 13 Leute. Okay, jetzt unterbreche ich mal. Jetzt könnte, wenn ich jetzt auf dieses Gespräch im Detail vorbereitet wäre, könnte ich dir wahrscheinlich die ganze Liste der Kriterien nennen, die heute beim Gehirntod vorliegen müssen. Ich weiß, dass es sie gibt, ich kann sie jetzt aber nicht alle aufzählen. Insofern ist die Diskussion jetzt schwierig, weil wie gesagt, es unterhalten sich zwei medizinische Laien. Da müsste man jetzt einen Fachmann hinzuziehen. Ich jedenfalls von meiner Seite aus habe großes Vertrauen in die Definition, wie die Deutsche Ärztekammer den Gehirntod sieht. Mhm. Und ich habe auch wirklich ein unwohles Gefühl, wenn man dazu beiträgt, quasi Anti-Werbung für die Transplantationschirurgie zu machen. Ja, in dieser Sendung weiß, ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die händeringend um ein neues Organ hoffen. Die meisten Leute wollen nicht sterben, wenn sie krank sind, das ist ja ganz klar. Ja. Weil wir uns auch mit dem Thema Tod nicht auseinandersetzen. Was wäre denn für dich eine Lösung? Fragen wir mal so. Ich denke, dass man auf anderen Methoden forschen muss mit Ersatzdingern und dass eben vielleicht manchmal das Schicksal ist, dass man dann eben stirbt. Leute sterben sehr viel an Krankheiten. Das ist sehr salopp gesagt. Wenn du jetzt ein Organ ganz dringend nötig... Ich möchte keinen, nein. Du möchtest keinen. Auf keinen Fall. Sagst du jetzt als gesunde Frau. Nein, ich wollte es noch nie. Nur jetzt weiß ich genau, warum als junge Frau... Ich bin 65. Und ich weiß genau, dass ich kein Organ... Ich wollte es noch nie, nur jetzt weiß ich, warum ich keins will. Und es gibt zum Beispiel im schweizerischen Organspendeausweis kann man ankreuzen, dass man bei der Organentnahme eine Vollnarkose haben will. Das wollen sie in Deutschland nicht drauf machen, weil sie dadurch Angst haben, dass Zweifel geschürt werden. Es gibt ganz viele Berichte von Leuten, die in diesen OPs gearbeitet haben. Okay, aber das möchte ich sagen. Die sagen, nicht. Ja, es gibt auch ganz viele Berichte von Leuten, die in den OPs gearbeitet haben und die sagen, das ist alles richtig und alles gut. Ja, und es gibt eben, ja, aber verstehst weißt du, aber man muss wirklich den Leuten sagen und bisher werden nur Werbebotschaften. Nein, Werbebotschaften von der DSO verbreitet es wird nicht die andere Seite den Leuten vermittelt. Liebe Dagmar, ich habe in meinem Leben schon so viele interessante Fernsehdiskussionen gesehen, wo Leute auch deiner Meinung fundiert zur Sprache kamen und Ärzte und Transplantationschirurgen und so weiter. Das kann man wirklich nicht vorwerfen, dass das in Deutschland nicht sehr breit und transparent diskutiert wird. Den Organisationen, die umfassend informieren sollten, von der DSO, von den Krankenkassen, Ich merke, du bist da eine Hardcore-Gegnerin. Ich finde es nur ein bisschen salopp zu sagen, na gut, dann müssen die Leute halt sterben, andere sterben auch. Oder man, ja, oder nein, man muss. Es geht vor allem um den eigenen Sterbeprozess, ja. der den Spendern genommen wird. Ja. Ja. Also ich sage es nochmal, ich finde es trotzdem. Du gestattest, nach der Geburt. Okay, du gestattest, dass ich mal meinen Satz zu Ende spreche. Ich finde es salopp zu sagen, dann müssen Menschen eben, die schwer krank sind, daran sterben und kriegen eben kein Ersatzorgan. Und ich finde es auch ein bisschen gewagt zu sagen, da muss man eben warten, bis neue Methoden erfunden wurden. Da arbeiten ja alle Wissenschaftler in der ganzen Welt dran, dass man auch Organe künstlich nachzüchtet. Weißt du, was das Geschäft hinter der Transplantationsmedizin ist? Das wollen wir jetzt mal nicht weiter vertiefen. Dann machen wir ein ganz neues Fass auf. Super. Also, du bist gegen Organspende? Wir wissen von der Ökonomisierung. Okay. Dass den Spendern der Sterbeprozess genommen wird. Nein, das ist Agitation, was du jetzt machst. Ich würde sagen, die Argumente sind jetzt von deiner Seite gesagt. Und das lassen wir mal einfach so stehen. Einverstanden? Naja, du wirst, wenn du in den Zustand kommst, akzeptierst dir deine Organe entnommen ja, werden. Wir lassen es einfach mal so stehen, ja? Aber du akzeptierst es, ja? Aber ich bitte dich einfach, es zu akzeptieren. Wir haben zehn Minuten gesprochen, ich bitte dich ganz einfach zu akzeptieren, du hast zehn Minuten hier sprechen können. Ja. Ich bitte dich einfach, das zu akzeptieren, ich bitte dich sehr höflich, dass wir es einfach jetzt so stehen lassen, und ich bedanke mich für deine Äußerung, finde ich absolut okay und richtig, sowas will ich hier auch hören, und wir machen Schlussstrich, okay? Naja, also du, ich meine, du... Ich danke dir. Ja, okay. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Ich sag mal ein bisschen böse. So, was haben wir jetzt? 1.31 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema für morgen sagen. Morgen heißt das Thema Selbstzerstörung. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich bzw. ihr Leben ruinieren. Sei es durch eine Sucht, durch vielleicht eine falsche Beziehung, durch einen falschen Job oder eine vermeintlich große Liebe oder was auch immer. Es gibt sicher 100 Möglichkeiten oder 1000 Möglichkeiten, wie man sich das Leben kaputt machen kann durch falsches Leben, durch falsche Entscheidungen und durch falsche Haltung, durch falsche Position. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und gerne mit mir darüber sprechen wollt und ihr das Gefühl habt, ihr zerstört euer Leben selbst oder vielleicht, dass euer Nachbar oder euer Kind oder euer Partner sich das Leben zerstört, dann meldet euch bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Also Thema Selbstzerstörung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Sandra. Und Sandra ist 34 Jahre. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Was ist dein Thema? Bei mir geht's darum, ich habe vor 2,5 Wochen eine Mastektomie durchführen lassen. Ein was? Eine Mastektomie. Was ist das? Das ist, was eine Mastektomie ist, das ist, die Brüste werden abgenommen. Ah. Ja. Das heißt, du hast das gemacht, was Angelina Jolie auch gemacht hat. Genau. Du hast beide Brüste amputieren lassen. Genau. Warum? Ich habe mit 30 Jahren, bin ich schon an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Und ich hatte da gute Ärzte, die haben mir dann empfohlen, einen Gentest machen zu lassen. Mhm. Und der ist dann positiv ausgefallen. Also ich habe dieses Gen, das ist das, was Angelina Jolie auch hat. Ja. Und dann wurde dann halt die Chemo durchgeführt, Strahlentherapie und das alles, Operation und den ganzen Mist. Also es waren bestimmt 2 Jahre da mit Reha und allem drum und dran. Und danach war halt immer Vorsorge alle halbe Jahre und es war halt immer so eine Angst bei mir, jedes Mal, wenn ich zur Vorsorge gehe, immer Angst zu haben, ist wieder was aufgetaucht oder... Wie und was hatte man denn damals operiert? Also bei mir wurde in der rechten Brust ein Knoten unter den Achseln festgestellt und es war so ein bösartiger Tumor und da haben die Ärzte das gemeint, das wäre ja nur... In meinem Alter könnte das ja nicht sein und ist ja nur ein geschwollener Lymphknoten und so weiter. Und dann wurde dann eine Probe entnommen und dann hat sich dann herausgestellt, dass es das bösartige Tumor war. Also bösartigste Form, sage ich jetzt mal, die es gibt, haben sie mir so erklärt. Und dann wurde ich dann natürlich gleich operiert und es waren natürlich auch noch ein paar Lymphknoten befallen. Und dadurch musste ich ja dann die Chemotherapie auch machen. Aber die Brust war komplett erhalten geblieben? Ja, die ist erhalten, genau. Und dann haben die Ärzte halt dann mir ans Herz gelegt, da ich den Gen habe, dass ich halt mir dann überlegen sollte, irgendwann mal in ein paar Jahren mal die Brüste dann wegmachen zu lassen. Das haben sie mir damals ja schon gesagt. Wie hast du es damals aufgenommen, wenn ein Arzt so einen Vorschlag macht? Ja, ich bin dem eigentlich gut aus dem Weg gegangen. Ich habe das verdrängt, also ich habe das nicht an mich rangelassen, sage ich jetzt mal, weil das für mich nicht in Frage kam. Obwohl du die schwere Vorerkrankung hattest und das Wissen um die genetische Disposition, dennoch hast du es verdrängt. Ja, das habe ich trotzdem verdrängt. Das habe ich ganz weit weggeschoben. Wie kam es denn dann jetzt zur Entscheidung, dass du es hast machen lassen? Ja, wie gesagt, ich habe alle halbe Jahr immer eine Vorsorge. MRT hatte ich und da hatte ich diese Untersuchung an dem Tag. Das war, glaube ich, im Januar hatte ich die Untersuchung. Bin ich dann in die Röhre gekommen und musste dann ewig aufs Ergebnis warten. Das wurde mir dann schon ganz anders, weil wenn man lange wartet, ist ja meistens nicht gut. Und es war dann auch so, ich hatte irgendwas auf der anderen Seite, hat man aber nicht sagen können, war es jetzt gut oder nicht gut. Und da war natürlich für mich gleich wieder ein Schock und dachte, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich das jetzt nochmal auf der anderen Seite bekomme. Und dann wollten sie eine Biopsie durchführen, das wurde von der Krankenkasse nicht bezahlt, keine Ahnung warum, das haben sie dann abgelehnt. Und dann bin ich zu meinem Onkologen gegangen, habe dann um ihren Rat gefragt, was will ich machen, soll man eine Operation machen oder soll ich warten, bis es größer wurde, weil es war nur 4 mm groß, also ganz klein. Und der Radiologe sagte ja, nee, das ist nichts Schlimmes und lassen wir das jetzt erstmal so. Und der Onkologe hat natürlich, haben sie sich richtig gefetzt, die zwei Ärzte, und er hat gesagt, nee, das geht gar nicht. Aber dann kam das Thema auf. Dann kam das Thema auf. Mein Onkologe hat mir dann, das war ja mein behandelnder Arzt damals schon, wo ich mit 30 den Brustkrebs hatte, hat er gesagt, ja, erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen gesagt habe. Ich habe Ihnen ja damals gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit. War da die erste Reaktion bei dir wieder so eher Distanz oder eher, ja, vielleicht, nee, vielleicht ja? Und diesmal habe ich dann wirklich dran gedacht, da muss es doch sein, da muss es doch weg. War das dann schwierig, dich endgültig dafür zu entscheiden? Ich muss sagen, ich habe super Ärzte gehabt, die mir das echt auch erleichtert haben, weil mein Onkologe hat mich an einen Chirurgen dann überwiesen, einen plastischen Chirurgen im Krankenhaus, und da bin ich dann auch hin. Und es war ein menschlich sehr netter und auch von seinen Fähigkeiten her, wie er dann als Arzt und als Mensch, habe ich ihn sehr geschätzt, gleich von Anfang an. Und er hat mir dann auch Bilder gezeigt und hat mich halt dann auch beruhigt und hat gesagt, so und so könnte es aussehen und so machen wir das dann auch. Und das heißt ja, dass die Brüste werden abgenommen und es wird ein künstlicher Busen hergestellt wieder. Ja, ich habe mich entscheiden können, da aber das noch ausstand, ob das jetzt Krebs ist oder nicht, hat er halt gemeint, die Silikon wäre von Vorteil, weil man könnte ja auch noch Eigengewebe machen, aber das wäre halt vom Bauch hätten sie es dann genommen und eingepflanzt von den Oberschenkeln und so weiter. Aber wir haben uns dann entschieden für Silikon dann. Und wenn du dich jetzt anschaust und wie du dich so fühlst, wie bist du mit dir zufrieden? Ja, also das Gute war ja, dass mir die Brustwarze habe ich behalten, weil die hätten sie ja eigentlich auch wegmachen müssen, weil da kann sich auch Brustkrebs bilden in der Brustwarze. Und dann haben wir entschieden, nee, das machen wir nicht, weil an der Brustwarze, das sieht man sofort, wenn da irgendwas wäre, das ist so ein Pickel dann oder irgendwie sowas, das könnte man dann immer noch machen. Ja, und dann, ich bin eigentlich zufrieden, sage ich jetzt mal, also vom Aussehen her sieht's gut aus. Und wie fühlt es sich an? Ja, da bin ich auch noch auf Distanz. Ich bin so ein Mensch, ich bin da immer so ganz vorsichtig. Taste ich mich daran, also ist schwierig. Ich muss ja jetzt 24 Stunden so einen Stütz-BH tragen. Ja. Das sehe ich nur aus, wenn ich duschen gehe. Und es ist schwierig, also ich habe kein Gefühl mehr, also das wird auch nicht mehr richtig da sein. Das ist taub beide. Ja, das bleibt dann noch so, ne? Ja, natürlich, klar. Ja. Wobei die Haut ja eigentlich sich wieder revitalisieren sollte, ne? Ja, sie haben gemeint, komplett wird es nicht mehr sein. Also, dass es wie es früher wird, es wird natürlich nicht mehr. Und ja, das ist halt noch. Hat man das Gefühl, da sind so zwei große Fremdkörper in meinem Körper? Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also am Anfang, die ersten zwei Tage nach der OP, bin ich aufgewacht und war befreit. Also ich war richtig gut drauf, muss ich sagen. Mhm. Da hatte ich sie ja noch nicht gesehen. Also sie haben sie mir gleich beim zweiten Tag, haben sie Verband schon weggemacht. Also sie haben sie mir sofort gezeigt. Und ich habe gesagt, okay, sie sehen schön aus, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe das Gefühl, man sieht, dass das Silikonbrüste jetzt sind. Also ist nicht mehr meins, wie es früher war. Aber dennoch kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass das eine große Erleichterung ist, wenn man einen Krankheitsherd aus dem jetzt losgeworden ist, wo schlimme Dinge passieren könnten und die ja schon bei dir passiert sind. Also ich sage auch so, ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Es war schon ein großer Schritt, ein schwieriger Schritt auch. Mhm. Aber wie gesagt, die Ärzte waren super und... Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich, wie ist es verheilt von den Operationsnarben? Also er hat auch gut geschnitten, hat nur an die Brustwarze aufgeschnitten, also das hat er auch gut gemacht, dass weniger Narben zurückbleiben. Achso, es wurde alles durch die Brustwarze gemacht? Das heißt, du hast rundherum überhaupt gar keine Schnitte und Operationsnarben? Also die untere Brustwarze wurde aufgeschnitten, meine ich. Mhm. Also nicht mal die ganze. Das ist ja wirklich toll. Ja, was alles so möglich ist, ne? Dass sie das alles so Wahnsinn. Rausschneiden und das dann wieder reinlegen. Wirklich, ja. Das ist wirklich sensationell. Hey, jetzt hast du gerade gesagt, so ein gewisses Risiko besteht noch, das wusste ich auch nicht, dass in der Brustwarze auch nochmal Krebs entstehen könnte. Ja, das stimmt. Das heißt, du musst jetzt dennoch immer wieder zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen? Also so Mammografie und MRT muss ich natürlich nicht mehr. Also ich muss jetzt nur zum Ultraschall dann halt gehen. Mhm. Und wie gesagt, er hat gemeint, wenn ich irgendwelche Pickel taste an der Brustwarze oder so, dann könnte man das immer noch, da wäre das überhaupt nicht so eine große Gefahr jetzt. Da könnte man die ja wegmachen und dann neu aufbauen. Das könnte man alles machen. Ja. Bist du in einer Beziehung? Nee, ich bin alleine. Ja. Dann ist die Entscheidung ja noch klarer, als wenn man sich vielleicht mit dem Partner auch noch darüber unterhalten sollte und muss. Das habe ich mir dann auch gedacht, dass ich jetzt in keiner Beziehung bin und dass es halt noch einfacher ist, das jetzt alles alleine. Klar, es ist schwer, alleine zu entscheiden und alleine das alles zu machen, aber ich denke, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, weil man dann auch immer Angst hat, akzeptiert der Partner nicht, Partner danach mich genau, noch oder genau. So. Das ist dann auch aber so, ja. Ich habe heute gedacht, als ich die Nachrichten sah und die Berichte im Fernsehen über Angelina Jolie, soweit ich das als Mann sagen kann, soweit ich mich da hineinversetze, man kann sich ja hineinversetzen, wenn man vielleicht irgendwie das auf ein anderes Organ bezieht. Ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Ich würde das auch machen. Vor allem, wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass man bei 70-80% liegt, dass man diese schwere Erkrankung bekommt und sie somit ausschließen kann. Ich würde das auch machen, ja. Ja, ich habe es ja auch schon mal gehabt. Das ist ja nochmal was anderes. Genau, und du kennst es, du weißt, was es bedeutet. Ja, genau, ganz genau. Sandra, vielen Dank, dass du uns das geschildert hast und angerufen hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und gute Besserung und dass du dich sehr anfreundest jetzt mit deinem neuen Körperteil, so kann man es ja vielleicht sagen. Ja, genau. Alles Gute, Sandra, alles Liebe. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Die Fernsehzuschauer bitte ich, so kleine Lichtirritationen zu entschuldigen. Irgendwas stimmt mit meinem Hauptscheinwerfer hier nicht. Aber solange er brennt, ist ja gut. Hier ist Lisa. Lisa ist 20. Guten Morgen, Lisa. Hi, Domian. Hallo, Lisa. Um was geht's bei dir? Ich würde gerne über Tierkommunikation sprechen. Über Tierkommunikation? Tierkommunikation. Und zwar nicht Körpersprache oder Verhalten, sondern telepathische Kommunikation. Nein, mit Tieren. Das kannst du. Sag bloß, du kannst das. Ich hab's gelernt und lerne es noch, also es ist ausbaufähig. Das kann man lernen? Telepathie mit Tieren lernen? Das kann sogar jeder lernen, Domian. Man muss dazu nicht mal begabt sein. Also, egal mit welchen Tieren, und mit welchen Tieren kannst du das machen? Also es ist so, dass der Kontakt zu Hunden, Katzen, Pferden, also die eng mit Menschen zusammenleben, der Kontakt ist natürlich wesentlich leichter herzustellen als jetzt zum Beispiel mit Spinnen oder Ameisen, sage ich mal. Also aber rein theoretisch ging es mit einer Spinne und einer Ameise auch? Ja, Ja, also es gibt Berichte, wo auch, also die Mia Kincaid, das ist so die führende Tierkommunikatorin in den USA schlechthin, die berichtet auch von Kommunikation mit Spinnen und Ameisen. Allerdings muss ich sagen, das ist dann auch sehr abstrakt, ne? So, wie macht man's denn? Also, bleiben wir erstmal bei der Katze oder beim Hund. Wie machst du das? Wie man das macht, also willst du wissen, wie es funktioniert oder wie man es macht? Nehmen wir mal an, da sitzt so ein hübscher Hund vor dir. Du guckst ihn nicht an, damit er nicht irgendwas deutet aus deinen Augen, sondern du guckst jetzt mal gegen die Wand. Und was denkst du dann und was passiert dann mit dem Hund? Also diese telepathische Kommunikation, das ist eigentlich nur eine ausgebaute Intuition. Also das machen wir ja alle unterbewusst auch schon. Zum Beispiel, wenn du jetzt einem Tier gegenüberstehst, vielleicht eins, was du gut kennst und irgendwie ein Gefühl dafür hast, wie es dem heute geht, ohne dass der jetzt irgendwie spezielle körperliche Signale sendet oder ja. So. Und dass du einfach ein Gefühl hast. Schon das ist Hellfühlen auf subatomarer Kommunikationsebene. Subatomarer. Ja, also das Wichtige, also ich bin ja so ein Fan davon, wenn man Dinge wissenschaftlich erklären kann und wenn man es beweisen kann. Ja. Und also ich kann nicht so viel mit Karten legen oder Sternzeichen so anfangen. Okay, aber wir sind noch nicht weiter. Ich habe noch nicht verstanden. Ja, also mit Intuition und so, okay, der geschenkt, das glaube ich dir alles. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Eine Katze ist im Zimmer, die Katze liegt irgendwo in der Ecke, guckt mich gar nicht an, liegt da und dürst vor sich hin. Kann ich, sprich du, ich natürlich nicht, kannst du der Katze jetzt irgendein Signal per Gehirnströmung geben, dass die Katze aufsteht und zu mir kommt zum Beispiel? Ja, das geht. Ein großer Punkt ist bloß, also man muss übrigens noch nicht mal das Tier live vor sich haben, man kann auch über Fotos kommunizieren, das ist ja gerade das Abgefahrene an der ganzen Sache. Mhm. Aber noch zu dem Aufstehen, also die meisten Leute kommen dann zu mir und sagen, ja, dann sag mal mein Hund, der soll sich nicht mehr mit anderen Rüden prügeln und der soll das und das nicht mehr machen und der soll nicht mehr das Sofa zerfetzen. Und das ist aber eine grundlegende Einstellungsfrage, ob ich die Kommunikation mit Tieren, also die telepathische Kommunikation, ob ich die verwende, um meinen Tieren irgendwie meinen Willen aufzudrücken oder die irgendwas machen zu lassen, was ich will, oder ob ich das wirklich dazu verwende, die Wünsche meiner Tiere zu verstehen oder einfach zu hören, was sie gerne möchten. Sehr nett, sehr tieffreundlich. Wenn ich immer nur meinen Tieren irgendwie Vorschriften mache, dann verschließen sie sich uns auch schnell und sagen dann halt einfach, sie haben dann keinen Bock auch mehr auf uns einzugehen. Okay, aber ich möchte trotzdem wissen, wie machst du? Nehmen wir mal an, die soll dann nochmal zu uns kommen, die Katze. Ist ja nicht so schlimm, kann sie ja mal machen. Was denkst du denn dann in Richtung Katze? Also das funktioniert quasi so, also egal, ob ich das Tier jetzt live vor mir habe oder ob ich nur ein Foto von dem Tier habe, ganz wichtig ist, dass man das eigene Denken eigentlich komplett ausschaltet. Also weil man ist ja angehäuft, also ich bin jetzt als Person, ich bin ja angehäuft mit Vorurteilen gegenüber einer bestimmten Tierart oder vorgefassten Meinungen und was ja normal für die Tierart ist oder was das Tier vielleicht für eine Vorgeschichte hat etc. Und das alles beeinflusst natürlich meine Informationsaufnahme von meinem Gegenüber. Du vergisst meine Frage nicht, ne? Ja, genau. Und was ich halt als allererstes mache, ist halt wirklich mein Denken auszuschalten und mich dann ganz auf das Individuum, auf mein Gegenüber quasi einlassen zu können, sozusagen. Aber du musst da irgendwas denken, damit die Katze dann zu mir kommt oder zu dir kommt. Was denkst du? Ja, also du willst konkret wissen, was ich für einen Gedanken sende. So, oder? Genau das will ich gut, wissen, okay. Ja. Also man kann kommunizieren über das Verwenden von Bildern oder das Versenden von direkten Worten oder von Gefühlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel würde, dass eine Katze herkommt, dann würde ich ein Bild senden. Also würde der Katze ein Bild davon senden, wie sie zu mir kommt, sich auf meinen Schoß legt und sie streicheln lässt. Also das stellst du dir dann ganz intensiv vor, wie die Katze dann, du stellst dir quasi vor, wie sie zu dir käme und wie sie dann von dir gestreichelt wird. Genau. Und dieses starke Bild sendest du in Richtung Katze und dann kommt die auch. Na, das kann die Katze ja selber entscheiden, ne? Ja. Also das ist quasi ein Vorschlag in Richtung Tier, so wenn du halt herkommst und wenn du dich jetzt hier, dann musst du die gestreicheln, das ist schön für dich, dann kann die Katze das entscheiden. Ja gut, aber wenn du sagst, kann die Katze entscheiden, dann heißt das alles oder nichts, was du mir gerade erzählst. Dann kannst du immer sagen, wenn das nicht funktioniert, naja, die Katze oder der Hund hat dagegen entschieden. Dann ist es ja kein Beweis, dass du es kannst. Ja, ich verwende ja die Tierkommunikation auch weniger, um jetzt das Verhalten von Tieren direkt zu beeinflussen, also jetzt so wirklich, mach jetzt das und das, sondern mehr um die Tiere Dinge zu fragen, wie es ihnen geht und wo Probleme und Schmerzen liegen oder was sie sich wünschen. Und das zum Beispiel ist wieder sehr nachweisbar. Also, ist das wirklich nachweisbar oder ist das Hokuspokus? Ja, ja, naja, das ist halt der Clou, dass Tierkommunikation, das ist wirklich eins zu eins nachweisbar. Also das kann man nicht leugnen. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Hund kommuniziert, also ich habe neulich erst vor ein paar Wochen habe ich mit einem Hund kommuniziert über Foto. Ich habe den Hund nie gesehen, ich habe die Besitzerin nie gesehen. Das war halt einfach, ich übe ja noch, ne? Ich habe quasi von diesem Hund, also der hat mir, also ich habe mich quasi so in den Körper von dem Hund reingeführt und habe einen Körperscan gemacht, nennt man das. Also ist nur das Foto vor Augen? Genau, nur das Foto. Und was hat dir das Foto gesagt? Na, das Foto stellt quasi, also auf den Fotos müssen die Augen immer sehr gut zu sehen sein, weil die stellen wie so eine Verbindung, also dadurch kann, also über die Augen kann man eine Verbindung aufnehmen. Okay, wie so eine Koordinate im Raum. Was kam raus? Genau, und jedenfalls, ich habe diesen Körperscan gemacht, wo man halt die einzelnen Körperteile durchgeht und selber führt. Und ich habe einen sehr stechenden Schmerz im rechten Hinterkopf gefühlt. Aber nicht in deinem Hinterkopf, sondern du hast es gefühlt im Hinterkopf. Ich habe es bei mir gefühlt, aber ich habe mich ja auf das Tier eingestellt. Also es ist auch wieder so ein auf Messers Schneide, ne? Sind das jetzt meine eigenen Empfindungen oder ist es wirklich die Empfindung vom Tier? Weshalb ich auch mehrmals nachgefragt habe. Ich habe auch das über 2 Tage hinweg gemacht. Ich habe mich am nächsten Tag nochmal hingesetzt, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie Alarm schlagen bei der Besitzerin und obwohl das vielleicht lange Rede, kurzer Sinn. Was kam raus? Hatte die Hündin einen Tumor an der Stelle, wo ich gesagt habe. Bis dahin noch nicht diagnostiziert, noch keine Symptome da gewesen. Und Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sonst komme ich nicht weiter. Du hattest mit dieser Besitzerin aber auch schon gesprochen. Die hat mir nur eine E-Mail geschrieben, hat mir die Hündin als Übungstier zur Verfügung gestellt, weil ich ja, wie gesagt, lerne es gerade noch. Und sie hat auch gar keine weiteren Informationen gegeben, hat halt bloß gesagt, hier, die Hündin, die heißt so und so. Als ich dann den Schmerz immer wieder gefühlt habe im Hinterkopf, habe ich ihr gesagt, lass es mal durchchecken beim Tierarzt. Und da kam raus, dass die dort einen Tumor hat. Also Lisa, vielleicht hast du ja wirklich eine besondere Begabung, das kann ja sein. Aber glaub mal bloß nicht, dass das jeder lernen kann. Ich könnte es nicht lernen. Ich könnte 10 Stunden auf das Bild starren und würde nichts rauskriegen. Ja, das habe ich auch mal von mir gedacht. Das war ganz lustig. Also ich dachte auch, das wird niemals funktionieren, bis ich dann auf einem Tierkommunikationstreffen war mit meiner Freundin. Und da waren lauter professionelle Tierkommunikatoren und die haben das schon seit Jahren gemacht. Und dann sagte die Gastgeberin so, ja, und ich habe euch hier Fotos von meinen Katzen zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt jetzt mal mit denen üben, ihr könnt jetzt mal Gespräche mit denen führen. Und hat noch extra so Fragen aufgeschrieben, die sie dann noch kontrollieren kann. Und ich dachte, scheiße. Also du meinst, man kann es, jeder Mensch meinst, du kann es lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, also ich habe auch das auf dem Treffen, das war mein erster Kontakt wirklich mit einem Tier, also es war eine Katze gewesen und das war so dermaßen verblüffend. Also ich wurde quasi so ins kalte Wasser geschmissen, weil ich konnte es gar nicht und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich bin gespannt, Lisa. Vielen Dank, dass du uns das mal so geschildert hast. Ich habe das so in dieser Form, glaube ich, noch gar nicht gehört. Vielleicht gibt es ja noch andere Zuschauer und Zuhörer, die das auch können oder die da auch Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Können ja gerne mal anrufen und dann verfolgen wir das Thema mal weiter. Du hast das Thema angeschnitten. Dafür danke ich dir sehr herzlich, Lisa. Alles klar. Alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. Und hier ist Laila, 37. Guten Morgen, Laila. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Laila. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Kindheit und bis zum Erwachsenenalter. Was ist da passiert? War unser Vater pervers veranlagt oder ist pervers veranlagt gewesen. Der hat uns alle misshandelt. Misshandelt zwar, heißt, was heißt genau misshandelt? Auf perverse Art und Weise. Erstmal war ich die Prinzessin mit als Kleinkind bis zum 5. Lebensjahr. Und mein Bruder wurde immer wie ein Hund behandelt. Das heißt konkret, was hat er mit dem Bruder gemacht? Also er durfte sich nur in der Küche aufhalten, ohne Heizung. Er durfte keine Süßigkeiten essen, nur Suppe. Durfte er denn am Tisch sitzen? Nein, durfte er nicht. Durfte nicht am Tisch sitzen? Nein. Wo saß er denn dann? auf dem Boden. Und aß auf dem Boden? Ja. Gibt es nur diesen Bruder noch? Mhm. Und du warst die Prinzessin? Und eine kleine behinderte Schwester. Ja. Und du warst die anfänglich die Prinzessin. Die hat ja, ja alles ermöglicht. Mhm. Es gab aber keine sexuellen Übergriffe. Die gab es auch. Ja. Und zwar hat er das oral gemacht, weil er ist zur Türke und wollte halt das Jungfernhäutchen nicht beschädigen. Mhm. Und hat es auf die Art und Weise gemacht. Dann bei seiner Prinzessin. Ja. Mhm. Die ich war. Mhm. Und mein Bruder hat er nackt an die Heizung gefesselt mit der Schnur und hat ihn mit heißem Wasser übergossen und hat ihm die Finger gebrochen und den Arm gebrochen. Wie alt war der Junge da? 5, 6. Warst du dabei? Ja. Da warst du wie? Ich habe das alles immer miterlebt und habe dann Panikattacken bekommen. Da warst du, warst dann wie alt? 3 Jahre jünger. Mhm. Und habe mich wie ein autistisches Kind verhalten, habe hin und her gewippt und habe Panikattacken geschoben. Und dann ist er mit meinem Bruder erst eine Woche oder 2 Wochen später zum Arzt gegangen und hat es behandeln lassen. Und wo mit dem Gipsarm und mit den gebrochenen Finger. Und so ging das bis zum 19. Lebensjahr bei mir. Jeden Tag. Bis zum 19. Lebensjahr? Ja. Auch mit dem Bruder? Ja. Also ihr hat euch beiden, bis ihr so alt wart, so gequält? Ja. Und die Mutter? Meine Mutter hat immer Schläge bekommen auf den Kopf, weil sie in derselben Firma gearbeitet haben. Und dass es niemand sieht, dass es offensichtlich wird, dass sie Schläge bekommt, hat sich ein Aneurysma gebildet. Mhm. Und daran ist sie dann an mit 45 Jahren dann gestorben. Du bist jetzt 37. Lebt dein Vater noch? Mein Vater lebt noch. Wurde er je angezeigt? Ich habe ihn angezeigt. Ich war die Nebenklägerin. Das war 99. Warum hat dein Bruder nicht mitgezogen? Der hat auch, der hat als Zeuge ausgesagt. Mhm. Was ist aus dem Prozess geworden? Mhm. Aus dem Prozess ist geworden. Also ist der gelief 2 Wochen lang. Und ich habe dann die ganze Geschichte erzählt und der Forensiker hat halt gesagt, mein Vater wäre pervers veranlagt und aber hat ein mitleidiges Getue und danach hat man das Gefühl, wenn man mit ihm gesprochen hat, hat man das Gefühl, dass er immer erbrechen musste. Der Vater musste, du hast das Gefühl, der Vater musste erbrechen. Nee, der Forensiker hatte das Gefühl, er müsste erbrechen. Hat der Forensiker nach dem Gespräch dann, mit ihm. Hat er das so euch erzählt dann? Oder ja, im Gericht erzählt? Vor Gericht. Mhm. Ja, zu was ist dein Vater verurteilt worden? 7 Jahre Haft. Und jetzt ist er draußen, hat eine Arbeit und lebt anscheinend mietfrei. Mein Bruder hat ihn getroffen auf der Straße und hat sich mit ihm unterhalten. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht, ich frage mich auch noch, weil wie er sich mit ihm unterhalten hat können. Du könntest dich nicht mit ihm unterhalten. Ich bin ihm nie begegnet. Ich meine, wenn du ihn jetzt sehen würdest, zufällig, würdest du auch mit ihm sprechen? Nein. Du hast vorhin gesagt, du warst am Anfang die Prinzessin, als du klein warst. Mhm. Warst du die Prinzessin bis zum Schluss? Nein. Ich habe dann Aufschläge bekommen, genauso wie er, auf die Art und Weise. Das heißt, ihr habt ihr seid durch die Hölle gegangen in eurer Kindheit und Jugend. Mhm. Und niemand hat etwas gemerkt, Schule, irgendwelche Bekannten, Freunde, Verwandte? Nein. Er hat meine Mutter auch die Föten rausgeschlagen. Und das habe ich gesehen und Dann hat er sie ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte sind auch nicht draufgekommen, bis es aufgrund der Schläge kam. Was für eine unfassbare Geschichte. Was für eine Mit 19 Versuch hatte er mich halt zusammengeschlagen wieder mal. Da kam ich von der Arbeit. Und dann hat er die Axt rausgeholt und wollte mich umbringen. Und stand schon über mir, weil mit seinem Gewicht, er ist auf mir draufgestiegen dann, wenn ich zu Boden gefallen bin. Und hat mich dann zusammengetreten. Leider, mit seinem ganzen Körpergewicht. Ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung gleich radikal beendet wird. Wir rufen dich gleich nochmal an. Mhm. Leg bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Mhm. Tschüss. In der Technik Alina Marquis, morgen heißt das Thema Selbstzerstörung. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.